Guten Morgen. Grace bei Nacht bringt den Sound von Freiheit und Abenteuer. Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a-running like I never before. There's a speed on ahead, but all right, I don't see a cop in sight. 6 days on the road and I'm a-gonna make it home tonight. I got me 10 forward gears and a George overdrive. I'm taking little white pills and my eyes open wide. I just passed a Jimmy and a white. I've been and I'm passing everything in sight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. But it seems like a month since I kissed my baby goodbye. I could have a lot of women, but I'm not like some other guy. I could find one to hold me tight, but I could never make believe it's all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. ICC is a ticket on down the line. Well, I'm a little overweight and my logbook's way behind. But nothing bothers me tonight. I can dodge all the scales, all right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, my rig's a little old, but that don't mean she's slow. There's a flame from a stack and that smoke's blowing black as coal. My hometowns are calling inside. If you think I'm happy, you're right. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Riding on the city of New Orleans, Illinois Central Monday morning rail. There's 15 cars and 15 restless riders, 3 conductors and 25 sacks of mail. They're out on a southbound Odyssey and the train pulls out of Kankakee, rolling past the houses, farms and fields. In towns that have no name, the freight yards full of old gray men, the graveyards of rusted automobiles. Singing good morning America, how are you? Saying don't you know me, I'm your native son. I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I was dealing cards with the old men in the club car. Penny a point, there ain't no one keeping score. Say, won't you pass the paper bag that holds the bottle? Yeah, I feel the wheels are grumbling through the floor. And the sons of Pullman porters and the sons of engineers ride their father's magic carpet made of steel. The days are full of restless, and the dreams are full of memories, and the echoes of the freight train whistle squeal. Singing good morning America, how are you? Saying don't you know me, I'm your native son. Yes, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. But it's twilight on the city of New Orleans. Talk about your pocket full of friends. Halfway home and we'll be there by morning, with no tomorrow waiting round the bend. Singing goodnight America, I love you. Saying don't you know me, I'm your native son. Be gone 500 miles when the day is done. Singing good morning America, how are you? Saying don't you know me, I'm your native son. Yes, I'm the train they call the city of New Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. Muss ich gleich zu Anfang ein Geständnis machen, was heißt schon Sound von Freiheit und Abenteuer? Da habe ich mich einfach ganz schlicht in einen Werbeslogan für eine Zigarettenmarke angehängt, denn ich glaube wohl nicht, dass Country und Western Musik made in Nashville große Abenteuer verheißen kann und Freiheit wohl schon gar nicht. Aber ist eine ganz griffige Formulierung, um die Hörer darauf hinzuweisen, was für eine Art von Musik sie wohl bis morgens kurz vor fünf erwarten wird. Und die drei Herrschaften haben eben schon so ein bisschen das Schritttempo angegeben, wohin die Reise gehen wird. Die Susan Ray, die hat sich also auf dem LA International Airport, im großen Flughafen von Los Angeles, umgesehen und da so ihre Beobachtungen gemacht aus der Country-Perspektive. Dann Dave Dudley als Lastwagenfahrer mit dem Klassiker Six Days on the Road und John Denver schließlich mit dem Zug City of New Orleans, den es eigentlich gar nicht mehr gibt, unterwegs von Chicago nach New Orleans. So, und hier ist der Roger Miller, der wird wahrscheinlich einfach per Pedis unterwegs sein als King of the Road. Trailer for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Third boxcar, midnight train, destination Bangor, Maine. Wool worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I smoke old stogies I have found, short but not too big around. I'm a man of means by no means, king of the road. I know every engineer on every train, all of the children and all of their names, and every handout in every town, and every lock that ain't locked when no one's around. I sing trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. I'm a man of means by no means, king of the road. Trailers for sale rent, rooms to let 50 cents, no phone, no pool, no pets, I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys a 8x12 4-bit room. Ja, da wir eben die Welle gewechselt haben von einer Stunde Rias 1 jetzt zu Rias 1 und 2 und im Berliner Bereich in Stereo, sollte ich vielleicht nochmal den neu dazugekommenen Hörern sagen, was wir im Laufe der Nacht so alles uns anhören werden. In dieser Stunde also Lieder vom Fernweh, von den Straßen, von den Eisenbahnen, Songs, die also ein bisschen so ein Gefühl des Verreisen wollen, sie ihnen wachkitzeln sollen. Und wachkitzeln ist ja für diejenigen, die um diese Zeit arbeiten müssen, wach bleiben müssen, vielleicht kein ganz schlechtes Vorhaben. Und da sind natürlich alle möglichen Lieder auf allen möglichen Förderungsmitteln gesungen worden. Wir haben ja eben gerade ein Flughafenlied gehört, wir haben ein Autobahnlied gehört und ein Zuglied und eben ein Fußgängerlied. Das nächste Lied ist wahrscheinlich so ein Fahrradlied, Alberta Bound von George Hamilton IV. Aber vorher möchte ich Ihnen noch schnell sagen, dass wir eine Telefonnummer haben, und zwar ist die 854-4011. Diese und keine andere, da läutet auch schon das Telefon, wenn Sie das Studio 3 hier bei Graves bei Nacht anrufen möchten. Unsere Zentrale ist Ihnen dankbar, wenn Sie nur diese Nummer wählen, 854-4011. Aber damit keine Missverständnisse aufkommen, bitte nicht wählen A, um Grüße durchzugeben, oder B, um Schallplatten zu wünschen, oder C, um irgendetwas über die nachfolgende Beatles-Sendung zu erfragen. Da kann ich gleich zu sagen, zu der Beatles-Sache. Eine ganze Menge Hörer haben geschrieben, etwa so 700-800, die wollen also Lizenzlisten haben. Da ich das im Ein-Mann-Betrieb mache, komme ich natürlich so schnell nicht nach. Das heißt, alle, die bis jetzt geschrieben haben, kriegen ihre Lizenzliste, fragen Sie mich nicht wann, aber andererseits läuft die Senderei ja auch noch ein paar Monate. Insofern ist es wohl nicht so schlimm, wenn Sie auch noch ein bisschen warten müssen. Wir trödeln also nicht mutwillig, sondern es geht halt eben nicht schneller. Wenn Sie aus diesem Grunde vorhatten, 23 Pfennig auszugeben, so können Sie sich Gott sei Dank die sparen, denn da ist wirklich nichts Böses dahinter. Es ist einfach halt ein großer Stau an Post und der muss so nach und nach aufgearbeitet werden. Und was das Grüßen und Plattenwünschen angeht, da ist also, pardon, mir ist gerade der Kugelschreiber runtergefallen, wo ich das mir also aufgeschrieben habe, damit ich gar nicht vergesse und damit eben, wie gesagt, keine Anrufe umsonst kommen, denn sonst sind die Leitungen ewig blockiert und höre die wirklich was Interessantes, Wichtiges durchzugeben haben, die haben da das Nachsehen. Grüße also nicht, wenn dann wenn man einen Gruß durchgegeben hat, dann gibt es gleich eine Inflation, dann wollen also alle möglichen Leute grüßen. Das Kind endet dann damit, dass sich Leute selber grüßen wollen oder sowas. Und außerdem auch keine Plattenwünsche, das Programm für heute Abend liegt fest und wir kommen also wahnsinnig schleudern und lassen dann irgendwelche wichtigen Leute aus. Zum Beispiel, und jetzt komme ich wieder zur Programmvorschau, den Johnny Cash, den haben wir nämlich von 3.35 Uhr bis 4.30 Uhr im Programm und von 4.35 Uhr bis zum Sendeschluss, kurz vor 5, die Olivia Newton-John. Davor um 2.35 Uhr Cowboy, Country und Western, Klassiker. Und um 1.35 Uhr, wie eben schon angedeutet bei der Postgeschichte, Mein Herz gehört den Beatles, Teil 3. Diesmal wird das Album Rubber Soul ganz vorgestellt. Und jetzt laufen eben die Fernweh, nicht die Fernseh, damit Sie es nicht falsch verstehen, die Fernweh-Lieder, Fernseh- und Filmmusik hatten wir ja eben in Mono. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. Well, the prairie lights are burning bright, Chinook wind is a-moving in, tomorrow night I'll be Alberta bound. Though I've done the best I could, my old luck ain't been so good, tomorrow night I'll be Alberta bound. No one I've met could ever forget the Rocky Mountain sunset. It's a pleasure just to be Alberta bound. I long to see my next of kin and know what kind of shape they're in. Tomorrow night I'll be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. Well, the skyline of Toronto is something you'll get on to, but say you've got to live there for a while. And if you've got the money, you can get yourself a honey with a written guarantee to make you smile. But it's snowing in the city and the streets are brown and gritty, and I know there's pretty girls all over town. But they never seem to find me, and the one I left behind me is the reason that I'll be Alberta bound. Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. wheel a rolling down the track means a true loving daddy ain't coming back. 'Cause I'm moving on, I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free and I'm moving on. Please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattle roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand. This rattle's the fastest in the southern land. Keep moving me on, keep rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time and keep rolling on. You just wouldn't listen, no pay me no mind. Now I'm moving on, I'm rolling on. You've broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. You switched your engine, now I ain't got time for a trifling woman on my main line. 'Cause I'm moving on, you done your daddy wrong. I warned you twice, now you can settle the price, 'cause I'm moving on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, you stayed away too long. I'm through with you, too bad you're blue, keep moving on. Einfach so, weil immer wieder Hörer Buch führen, Hank Snow, I'm moving on. Lobo, Me and You and a Dog Named Boo und Alberta Bound, George Hamilton the Fourth. Aber ich möchte gleich dabei sagen, liebe Leute, machen wir es doch nicht zu einer totalen Mitschneiderorgie. Sonst müssen da mal riesige Pausen sein. Dann schlafen uns die ganzen Hörer, die arbeiten müssen, dann doch drüber ein. Sondern ich rede ja nicht in die Songs rein, aber über die Blenden gehen wir ein bisschen drüber, dass die Sendung ein bisschen Schwung behält. Dass nicht also die Country-Songs viel Tempo haben, hinterher dann so riesen Löcher alles wieder verleppern. Und darum sind wir ein bisschen großzügig und legen also den Begriff Country-Musik nicht gar zu engherzig aus. Das nächste ist ein Country-Lied, und wenn Sie es nicht glauben, wird es Ihnen Kris Kristofferson gleich noch bestätigen. If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where one, two, three, four. One, two, three, four. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana. Was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. Kentucky to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul, standing right beside me, Lord. Everything I'd done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Selena's, Lord, I let her slip away, looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. So in 20 Minuten geht dann die Beatle-Runde ins Dritte. Und legen Sie sich doch bitte, weil ich am Anfang da einige Sachen sagen werde, die vielleicht aufschreibenswert sind, Papier und Bleistift schon mal zurecht. Es könnte dann nur zu Ihrem Vorteil sein, es gibt Missverständnisse, Ärger und Kosten eventuell auch noch. Also bitte legen Sie sich ein bisschen Papier, nicht viel, bloß ein Zeitungsrand vielleicht und ein Kugelschreiber, der auch funktioniert, zur Seite. Sie merken schon, dass das offenbar ein Publikumsknüller geworden ist, die Beatles-Sache, aber der größte Knüller, der kommt ja schon wieder in Kürze zu Weihnachten. Der größte Knüller im rockmusikalischen Bereich. Generiert sich natürlich eine ganze Menge anderer Knüller zu bieten, das ist klar, aber das erfahren Sie ja immer aus den Programmzeitschriften. Bis im rockmusikalischen Bereich, da haben wir wieder Rocco Varias im Dezember, die ganze Weihnachtswoche ab 25. Da wäre es schon mal ganz interessant, wenn Sie sich schon mal so Gedanken machten, was wir denn wo so bringen könnten. Ich meine nicht, dass uns nichts einfällt, aber es ist doch immer ganz gut, mal zu wissen, was die Hörer von der letzten Folge dachten, was sie für Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Tipps und Anregungen für die nächste Folge haben. Und schicken Sie das dann unter dem Stichwort Rocco Varias an den Olaf Leitner, Kufsteiner Straße 69, 1000 Berlin 62. Nicht, dass ich dem Olaf die ganze Arbeit aufhalten will, der würde sich schön bedanken, sondern bloß, ich bin in den nächsten Tagen nicht da und dann läuft die Post da nicht irgendwie ins Leere, sondern sammelt sich auf irgendeinem Schreibtisch von jemand, der auch wirklich im Haus ist, an. Rocco Varias, Stichwort Olaf Leitner, oder Olaf Leitner, Stichwort Rocco Varias, wie Sie wollen, Kufsteiner Straße 69, 1000 Berlin 62, und schreiben Sie mal, was Ihnen so zur letzten Sendung einfällt, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat, was wir beibehalten sollten, was wir ändern sollten und was so für neue Themen da aufkommen sollen. Ich meine, wir wollen nicht nur unbedingt immer wieder eine Hitparade so runterjubeln, sondern vielleicht ein bisschen das auch nach Themen ordnen. Oder vielleicht meinen Sie, wir sollten so ganz mir nicht, Sie nichts, einfach die Schlager durcheinander schmeißen. Schreiben Sie, wenn Sie Interesse an der Sendung haben, und dann werden wir sehen, was wir draus machen können. So, Take Me Home, Country Roads, Ned Stuckey, Early Morning Rain, George Hamilton IV und Distant Drums, Jim Reeves natürlich. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. home, country roads. All my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country road, I hear her voice in the morning hour, she calls me. Today, country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, country roads. From home and miss my loved ones so. In the early morning rain with no place to go, out on the runway number 9, big 707 said to go, but I'm standing on the grass where the cold winds blow. Well, the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend, she's a-rolling now at last. Hear the mighty engines roll, westward bound, far above the cloud she'll fly, where the morning rain don't fall, and the sun always shines. She'll be flying over my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. You can't jump a big jet plane like you can an old freight train, so I'd best be on my way. So I'd best be on my way in the early morning rain. I hear the sound of distant drums far away. Call for me to come. distant drums might change our wedding day. Love me now, for now is all the time there may be. If you love me, marry, marry, marry me. Ja, wie immer, als ich von Rocco Varia sprach, den Olaf Leitner zwar erwähnt, aber den Walter Bachauer nicht. Natürlich ist der Walter auch wieder dabei, ich wollte ihn bloß raushalten. Der hat jetzt mit seinem Meta-Musik-Festival so viel zu tun, also dem schreiben sie garantiert nicht. Sonst weiß der wirklich nicht, wovon Papier, wo es hin muss. Haben Sie übrigens denn schon Ihre Karten für das Meta-Musik-Festival? Es findet in der Nationalgalerie statt, fast den ganzen Oktober durch, glaube ich, bis zum 22. Oktober und bringt zu alles mögliche Folklore aus aller Welt, auch ausgefallene Sachen aus Bali, aus dem Senegal und so weiter, verrückte Elektroniker. Also wenn Sie ein bisschen Spaß haben, alle Art von Musik, die Sie nicht alle Tage hören, dann sollten Sie mal auf das große rot-schwarz-graue Meta-Musik-Festival-Plakat gucken, das jetzt in allen Litfaßsäulen aushängt. Da ist so ein großer Trommelmann drauf. Da finden Sie bestimmt auch Veranstaltungen, die Ihnen gefallen. Die Karten sind gar nicht mal teuer. Für 6 Mark können Sie, glaube ich, sogar 2 Veranstaltungen an einem Abend besuchen. Meta-Musik-Festival, Nationalgalerie, der Walter Bachauer macht's und wird deshalb erstmal ein bisschen für die Rock-Over-Rias-Vorbereitungen von mir aus dem Verkehr gezogen, damit er seine Ruhe mit dem Festival hat und das gut über die Bühne bringt. Übrigens im Rias können Sie dann auch alle möglichen Veranstaltungen vom Festival als Aufzeichnung hören. Und hier ist Roger Whittaker. Das ist er nicht, das ist natürlich noch immer der Jim Reeves. Jetzt komme ich ganz durcheinander, telefoniert und rumgekramt und so weiter, aber auf dem rechten Plattenteller müsste der Whittaker liegen, also spulen Sie mal schnell Ihr Band zurück, falls Sie schon abgefahren haben. Es kommt The Last Farewell und das kommt auch gerade so hin, denn 4 Minuten sind Nachrichten. Der Song ist 3:38 lang. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England, she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. Though death and darkness gather all about me, and my ship be torn apart upon the sea, I shall smell again the fragrance of these islands, in the heaving waves that brought me once to thee. And should I return safe home again to England, I shall watch the English mist roll through the dell. For you are beautiful, and I have loved you dearly,